Die Welt brauche mehr Solidarität mit den Schwachen, nur das, was man liebt, könne gerettet werden, sagte Franziskus während einer abendlichen Gebetswache vor geschätzt 300.000 größtenteils jugendlichen Besuchern, die meist Isomatten und Schlafsäcke dabei hatten, um auf dem Freiluftgelände zu übernachten, auf dem auch die große Abschlussmesse stattfindet. Abrazar la vida se manifiesta también. Das Leben annehmen kann auch bedeuten, all das willkommen zu heißen, was nicht vollkommen, rein oder gefiltert, aber deswegen nicht weniger liebenswert ist. Ist jemand nur, weil er behindert oder zerbrechlich ist, nicht der Liebe würdig? Ist jemand nur, weil er ein Fremder ist, weil er Fehler gemacht hat, weil er krank ist oder weil er in einem Gefängnis sitzt, der Liebe würdig? No se oye bien. Fragen, die sich Franziskus von den Jugendlichen sofort beantworten ließ. Solche Frage- und Antwortspiele sind typisch für den Papst aus Argentinien, der einem Ehepaar aus Panama dafür dankte, sich gegen die Abtreibung der eigenen Tochter entschieden zu haben, obwohl bereits vor der Geburt klar gewesen sei, dass diese behindert auf die Welt kommen würde. Zuvor hatte der Papst in der Kathedrale von Panama-Stadt an Priester, Ordensleute und die Mitglieder kirchlicher Laienbewegungen appelliert, sich nicht von Fehlern der Kirche entmutigen zu lassen. Gerade unter den Geistlichen grassiere eine große Zukunftsmüdigkeit, die vom Kern des Glaubens ablenke. Die Hoffnungsmüdigkeit kommt von der Feststellung, dass die Kirche durch ihre Sünde verwundet ist und dass sie viele Male die zahlreichen Schreie nicht zu hören vermochte, in denen sich der Schrei des Meisters verborgen hatte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was auch als Hinweis auf den Reformbedarf der Kirche verstanden werden konnte. Recht viel konkreter wurde der Papst allerdings nicht. Ricardo Soto, Religions- und Wirtschaftsexperte aus Panama, wagt eine Erklärung. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Welt verändert. Sie ist anders als zu dem Zeitpunkt, als Franziskus gewählt wurde. Vor allem Lateinamerika ist konservativer geworden. Darauf reagiert auch der Papst. Seine Botschaften klingen jetzt weniger direkt und seichter als früher. Man fragt sich, was er uns eigentlich sagen will. Das ist möglicherweise etwas überspitzt formuliert, aber liberale Forderungen haben es derzeit schwer in Lateinamerika, wo konservative, evangelikale Glaubensgemeinschaften der katholischen Kirche vielfach den Rang ablaufen.